Sie hörten die erste Folge der Sendereihe Aus dem Leben David Copperfields. Nach dem Roman von Charles Dickens, für den Rundfunk geschrieben von Otto Bielen. Es sprachen Erzähler Helmut Peine, Betsy Trotwood, Trudig Daniel, Clara Copperfield, Ingeborg Christiansen, Pigotti, Lotte Koch, Dr. Chilip, Heinz von Kleve, David Copperfield, Wolf Osenbrück, Dan Pigotti, Walter Richter, Mrs. Gummidge, Heti Buchholz, Hamm, Klaus-Dieter Fröhlich, Emily, Anne-Kathrein Streil, Jane Merston, Edith Leube, Merston, Kaspar Brüninghaus. Die Regie hatte Kurt Meister. Hier ist noch ein Hörtipp für euch. Bon, okay, Azimut Brutal. Okay, wir gehen im Azimut Brutal. Da unten treffen wir dann auf 21:32. Ich soll leise sein, flüstert der Soldat neben mir. Ich stehe dicht gedrängt neben 12 Soldaten. Sie warten auf das Signal. Es geht vor allem um Gold. Illegales Gold. Ich weiß nicht, ob der Schmuck, den ich um meinen Arm trage, von den Konzentrationslagern aus dem Zweiten Weltkrieg kommt. Oder von den Plünderfahrten der Spanier in Südamerika. Oder vom Kongo-Konflikt in den 2000er Jahren. Ich weiß es nicht. Dubai ist so etwas wie die Waschmaschine für den Rest der Welt. Wir haben offene Bücher. Wir sagen, alles zeigen alles in unsere Bücher. Aber nicht jeder Mann, jeder Frau. Wir haben gesehen, dass die Raffinerie Valcambi ist der größte Goldimporteur von Gold von Dubai in der Schweiz. Halt an! Halt an! Die Soldaten rammen eins der Boote. Es wackelt, neigt sich gefährlich weit zur Seite, aber es fährt weiter. Jetzt wird es von unserem Boot geschoben, quer über den Fluss. Einsatzleiter Jean-Michel Lescaut schlägt mit dem Paddel auf das Ruder, ruft dem Steuermann zu, er solle loslassen. Dann fällt ein Schuss. Die Goldspur. Eine Podcast-Serie über die dunkle Welt des Goldhandels. Jetzt in der ARD-Audiothek.